Liebe junge Menschen, seid offen für den Ruf Christi an euch. Euer menschliches Leben ist ein einmaliges Abenteuer und Wagnis, das zum Segen und zum Fluch werden kann. Im Blick auf euch, junge Menschen, die ihr die große Hoffnung unserer Zukunft seid, wollen wir den Herrn der Ernte bitten, dass er jeden von euch, jeden eurer jungen Mitmenschen auf dieser Erde als Arbeiter in seine große Ernte sende, entsprechend der großen Fülle der Berufungen und Gaben in seinem Reich auf dieser Erde. Ich möchte schließen mit einem besonderen Segenswunsch an unsere evangelischen Brüder und Schwestern, die heute in diesem Land ihren Buß- und Bettag feiern. Schließen Sie bitte in die Gebete dieses Tages auch Ihren katholischen Mitbürger ein, sowie Ihren Bruder Johannes Paul und seinen Dienst. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast der Kirche von Freising den heiligen Korbinian geschenkt und uns durch ihn das Wort der Wahrheit verkündet und das Brot des Lebens gereicht. Begleite uns weiterhin mit deinem Schutz. Erhalte in uns durch das Sakrament, das wir empfangen haben, den unversehrten Glauben und die Heiligkeit der Sitten, brüderliche Liebe und wahre Frömmigkeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Dominus vobiscum. Et nunc spiritus tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex fortum etus crei in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.